Deutschlandradio Kultur Vollbild, das Filmmagazin, in dem wir uns in dieser halben Stunde dem wichtigsten Filmpreis des Landes widmen, den Lolas. Die wurden gestern Abend im Berliner Palais am Funkturm verliehen. Bei mir ist die Filmkritikerin Anke Lewicke. Wenn wir jetzt mal den Filmpreis als Seismographen für den deutschen Film ansehen und auf die nominierten Filme schauen, fällt eine große Formvielfalt auf. Vom Kostümdrama Die geliebten Schwestern über das futuristische Kammerspiel Zeit der Kannibalen bis zum klassischen Politfilm Labyrinth des Schweigens ist alles dabei. Anke, ist das zunächst mal ein positives Zeichen? Ja, finde ich auf alle Fälle. Also es tut sich doch was in Deutschland. Und da können wir noch ein bisschen bei Berlin bleiben, weil den zweiten Preis, die Silberne Lola, hat ja Jack von Eddie Berger bekommen. Und der versucht sozusagen die soziale Realität in dieser Stadt einzufangen und das aus der Perspektive von zwei Jungs, deren Mutter einfach noch jung ist. Die sind überfordert, also sie ist überfordert und die suchen dann in dieser Nacht, auch in einer Nacht, immer wieder ihre Mutter. Und ich finde das ganz schön, wie es Eddie Berger gelingt, eben diesem doch traurigen Thema immer noch so Kinobilder dann abzutrotzen. Also allein so Kleinigkeiten, wenn die Jungs dann hungrig sind, in so einem Kaffeeladen sind und dann Kondensmilch klauen. Also es hat mich unheimlich gerührt und das ist sicher ein Bild, was mir immer in Erinnerung bleibt. Und was ich aber dann so ein bisschen schade finde, ist so ein Regisseur, der sicher weiß, was er macht, wie Giulio Ricciarelli, der Labyrinth des Schweigens gemacht hat, dass der dann so ein bisschen leer ausgegangen ist, weil er wollte eigentlich nichts anderes machen als einen Arthouse-Film mit Anspruch. Es geht ja um Alexander Fehling, der spielt Anfang der 60er Jahre einen Staatsanwalt, der recherchiert sozusagen gegen die deutsche Verdrängung an. Und der Fehling ist die klassische Identifikationsfigur der Sympathie. Träger und man kriegt wirklich nochmal ein Stück deutscher Geschichte erzählt und der weiß genau, was er damit macht und das funktioniert im Ausland auch alles wunderbar. Warum sowas dann völlig leer ausgeht, frage ich mich. Oder auch der wunderbare Kostümfilm von Dominik Graf, der ja nur für die beste Regie nominiert war. Ich meine, das ist ein Kostümfilm, da geht es um die Liebe in Zeiten der Romantik und man vergisst auf einmal, dass es ein Kostümfilm ist, weil die Gefühle so gegenwärtig sind. Also eigentlich ist das deutsche Kino noch viel besser als die Nominierung und die Preisträger es gestern Abend so gezeigt haben. Genau, du erwähntest schon, dass manche der nominierten Filme im Ausland ja wirklich sehr gut laufen. Ganz international war auch Who Am I angelegt, ein Cyber-Thriller. Der Film spielt ebenfalls in Berlin, handelt von einer Hackergruppe, die global auf sich aufmerksam machen will. Who Am I war unter anderem auch für den besten Film nominiert, hat letztendlich eine Lola für den besten Schnitt und das beste Szenenbild bekommen. Für das Szenenbild war Silke Buhr verantwortlich, die ist sehr erfolgreich in ihrem Metier, hat unter anderem auch bei Das Leben der anderen mitgewirkt. Sie habe ich gesprochen und sie erstmal gefragt, wie schwierig es eigentlich war, diese digitale Welt, in der der Film ja spielt, analog nachzubauen. Tatsächlich ist es so, dass wir uns wirklich überlegt haben, dass man nicht die ganze Zeit einen Film drehen kann, wo Leute am Computer sitzen und einfach reinhacken. Und das ist ja auch was viele gar nicht verstehen. Das ist auch langweilig im Film. Und wir haben uns einfach überlegt, was bewegt diese jungen Leute? Vermutlich nichts anderes als die jungen Leute vor 100 Jahren, vor 50 Jahren, vor 20 Jahren. Nur, dass es heute eben das Internet gibt. Und natürlich gibt es die gleichen Konflikte, die gleichen Beziehungen zueinander. Und wir wollten es irgendwie eine Jugendwelt darstellen und haben eben dafür dieses Mittel dieser U-Bahn gewählt. Ein Ort, wo die Jungs zu Hause sind, wo sie sich wohlfühlen, wo sie untereinander sind, wo sie ihre Bandenkriege haben, ihre Konkurrenz entdecken oder ja, ihre Auseinandersetzung haben. Und im Prinzip haben wir es versucht, so umzusetzen und ist vielleicht verstanden worden. Wie relevant ist eigentlich Ihr Beruf in einer Zeit, wo man sehr viel auch am Greenscreen herstellen kann? Ja, das ist interessant. Ich habe studiert vor über 20 Jahren und da hieß es immer, dass sich unser Beruf bald erübrigt. Und ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass ich mehr zu tun habe denn je als Szenenbildnerin, meine ich. Es wird visuell mehr erwartet von uns und am Ende muss ja auch irgendwas auf dem Grün drauf sein. Und das ist natürlich nach wie vor unsere Aufgabe. Soweit also die Szenenbildnerin Silke Buhr. Sie hat gestern die Lola für das beste Szenenbild bekommen, hat die digitale Welt für Who Am I nachgebaut. Anke, wie gut ist für dich der Film insgesamt gelungen? Naja, ich meine, das ist eine Kopie von einem klassischen amerikanischen Genrefilm. Als Kopie ist er sicher, funktioniert er sicher. Aber ich wünsche mir da eben dann doch mehr was Originelles, was Neues. Und mir kommt der Film so ein bisschen so vor, so ich gebe jetzt mal Drehbuch und das, was ich gedreht habe, in so ein Schnittprogramm, so ein Drehbuchprogramm und dann kommt der Film raus. Also mir fehlt da einfach die persönliche Handschrift des Regisseurs, warum er genau diesen Film machen wollte. Bei den Darstellern und bei den Darstellerinnen war es auffällig, dass erstaunlich viele jüngere Menschen auf der Bühne standen, gestern der Lola in Empfang genommen haben. Da war zum Beispiel Frederik Lau, Jahrgang 1989, oder Joel Bassmann, Jahrgang 1990, ein gebürtiger Schweizer. Er hat eine Lola als bester Nebendarsteller bekommen für seine Rolle in Wir sind jung, wir sind stark, am Spielfilm über die Ausschreitung in Rostock-Lichtenhagen 1992. Und er hat ja auch in Andreas Dresen, Als wir träumten, mitgespielt. Beide Filme spielen interessanterweise in der Nachwendezeit. Und ich habe gefragt, wie das für ihn war. Spannend. Also ich wage jetzt zu behaupten, für einen Schweizer ziemlich gut informiert, was der Osten angeht. An so kleinen Sachen, die man halt wissen muss, ob es jetzt die Nationalhymne, die Wendejacke oder die Pioniertücher sind. Da habe ich sehr viel mitgenommen. Also auch, weil die deutsche Wendegeschichte nicht wirklich bearbeitet wird. In meiner Schule war das kein Thema. Es gab Zweiter Weltkrieg und das war es dann auch. Und ich wusste eigentlich relativ wenig darüber, muss ich gestehen. Iris Berben hat gerade eben noch mal gesagt, dass wir zusammenrücken müssen, was die Flüchtlinge angeht. Und der Film zeigt ja, wozu Fremdenhass führen kann. Wie wichtig war dir dieses Thema auch bei dem Film? Extrem. Das war mitunter ein Grund, warum ich das machen wollte. Also mein Vater kommt aus Israel, meine Mutter ist Schweizerin. Das war für mich Pflicht, das zu erzählen. Also ich habe auch schon genug Rechtsextreme oder Nazis aus dem Zweiten Weltkrieg gespielt, wo ich gar kein Problem mit hatte, weil jetzt mein Vater jüdisch ist, sondern im Gegenteil, umso mehr das Gefühl hatte, ich muss das erzählen, weil das gezeigt werden muss und nicht vergessen werden darf in einem gewissen Rahmen. Der Schauspieler Joel Bassmann über den Film Wir sind jung, wir sind stark von Bohan Kobani. Der war selbst 12 Jahre alt, als die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen stattfanden, also der Regisseur 1992. Schön ist ja festzuhalten, Anke, dass sich nun auch jüngere Regisseure gesellschaftlichen Fragen widmen. Wie gut macht Kobani das? Ja, ich finde das schon ganz interessant, wie er da versucht, das aufzulösen. Also erstmal, wenn es um die Stimmung der Jugendlichen geht, ist es schwarz-weiß. Wenn es um die realen Vorfälle dann geht in dem Asylantenwohnheim, die wir ja auch alle kennen, wird er farbig wie eine Reportage. Aber ich weiß nicht, ob mir das als visuelles Konzept dann reicht. Also ich fände es ganz spannend. Andreas Dresen hat ja über dieselbe Zeit auch Als wir träumten gedreht. Und dieser Film geht so mehr von das Leben, von dem Lebensgefühl aus, während Kobani ja es wirklich an den Figuren festmacht. Also da gibt es dann den Sympathieträger, den Aggressiven und so weiter. Und die sind aber ganz anders ausdifferenziert bei Dresen, weil er eben von dem Lebensgefühl ausgeht. Das ist ja nicht so eine klassische Geschichte, aber man ist eben mehr mit dabei. Und dann finde ich es auch wieder schade, dass Andreas Dresen gar nicht nominiert wurde. Man hätte diese Filme dann ja auch nochmal schön vergleichen können. Also beide hätten da eigentlich hingehört. Jetzt haben wir nun einiges gelobt, einiges kritisiert, wo es hingeht und hingehen soll mit dem deutschen Film, dazu gleich mehr.